Als er nun zum Wasser von Madian kam, fand er dort eine ganze Gemeinschaft von Menschen, die ihr Vieh tränkten. Und er fand außer ihnen zwei Frauen, die ihre Tiere fernhielten. Er sagte, »Was ist mit euch beiden?« Sie sagten, »Wir tränken unsere Tiere nicht, bis die Hirten ihr Vieh weggetrieben haben. Und unser Vater ist ein hochbetagter Greis.